verstummt vor seinem Schirm. Und leidet alles mit Geduld, und leidet alles mit Geduld, und leidet alles mit Geduld, und leidet alles mit Geduld. Das Lamm verstummt vor seinem Schirm und leidet alles, und leidet alles mit Geduld, und leidet alles mit Geduld, und leidet alles mit Geduld. Bei Rach und Bosheit schweiget, gelassen ist und Großmut zeiget, verwandelt sich oft Wut in Huld, verwandelt, verwandelt sich oft Wut, sich oft Wut in Huld, sich oft Wut in Huld. Das Lamm verstummt vor seinem Schirm.